Brecht dachte an eine simultane Szene im Stil des mittelalterlichen Dramas, in der Margaretas Gegenspieler vorgestellt werden sollte. Dann, bei der Auseinandersetzung mit den historischen Belegen, entstand die Notwendigkeit einer Kontrastwirkung. Die Nennung der langjährigen Fehden zwischen den schwedischen Adelsgeschlechtern, des Ringens um die Krone zwischen Sohn und Vater, Bruder und Bruder, der Hinweis auf den Kampf um Burgen und Lehen, die ständigen Grenzverschiebungen der drei Königtümer im Norden, die Brandschatzungen und Überfälle, die Verschacherungen und Verpfändungen von Provinzen und Fahrwassern, die Verwüstungen des Bodens, die Ausplünderung des Volks durch räuberische Tribute, die Hungersnöte, die Meuchelmorde und missglückten Heerzüge der Volkunga-Dynastie, und schließlich die Berichte über die Zeit, die unterm Zeichen der Würgeengel, der Totentänze und schwarzen Messen stand, ließen Brecht den Hintergrund zum Auftritt Albrechts erkennen. Die Nachwirkungen der großen Seuche, die mehr als ein Drittel der Bevölkerung weggerafft und große Teile der Landwirtschaft, des Grubenbaus brachgelegt hatte, überlagerten noch die Ankunft des Mecklenburgers, der die Sprache des Landes nicht beherrschte, der die Geschäftsinteressen der Hanse vertrat und seine Legionäre aus den Heeren des Deutschen Ordens bezog. Seine Einsetzung durch die herrschenden Klassen, die einen Diktator brauchten, der außerhalb ihrer rivalisierenden und durch die Intrigen um die Thronanwärterschaft verfeindeten Clans stand, der die Missstände mit Terror lösen, gleichzeitig aber ihr Instrument bleiben sollte, die Berechnungen des Risikos und der Profite, die mit seiner Installierung verbunden waren, die Hoffnung der Obern, dass Albrecht, gestützt von seinen mächtigen Seestädten, den dänischen Vormarsch abwehren und ihnen ihre Machtstellung erhalten würde, die Erwartung der Landherren, Bergwerksbesitzer und Kaufleute, durch Festigung der Beziehungen zur Hanse einen Kapitalzuwachs, einen ökonomischen Aufschwung, eine Ankurbelung der Produktion herbeiführen zu können, die ganze Anbiederung an den fremden Fürsten mit den Hintergedanken vielfältigen Eigennutzes, dazu die Furcht der Kleinbauern vor erhöhten Zinssätzen und Steuerabgaben, die Beunruhigung der Häusler, die keinen Ausweg aus ihrer Notlage sahen, dies alles musste bei der Präsentation des neuen Monarchen zum Ausdruck gebracht werden. Die Zehnjährige stand noch abwartend, deutete erst das Kommende an. Der Deutsche dagegen konnte sich sogleich in seinem ganzen Herrschaftsanspruch ausbreiten, sich brüsten mit seinen Relationen, die von Novgorod bis Brügge reichten, auch hatten die Seinen längst Stockholm unterwandert und Kraft ihrer Emsigkeit, ihrer Fertigkeiten, die Umschlagstellen, die Gewerbe und Zünfte in ihre Hände gebracht. In den Häfen lagen die Frachtschiffe aus Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund. Weitgehend von deutschem Ursprung waren die angesehensten Familien der Hauptstadt. Er führte mit sich etwas von der Epoche des Umbruchs, durchtriebener Repräsentant der Herrenklasse, begierig auf lukrative Entfaltung seines Amts, war er gleichzeitig offen für die gesellschaftlichen Veränderungen in Europa, wo die Feudalherrschaft erschüttert wurde von Bauernaufständen und die Bürger sich gegenüber den Fürstenhöfen zur Geltung brachten, wo Kaiser und Papst an Autorität verloren, die staatliche Verwaltung einer Zentralisierung entgegenging und das Handwerk, der Warenvertrieb, das Geldwesen immer stärker werdende Organisationsformen fanden. Seinem Stab von Beratern rechnete er, neben den Kriegsspezialisten, Vertreter der Kaufmannschaft, der Reedereien und Banken hinzu, sowie Sachverständige des Grubenwesens, die daran gehen sollten, die Förderung des Eisens in den Dalarna voranzutreiben. Von alters her standen den Deutschen, die hier Anteile an den Zechen und Hütten erworben hatten, Privilegien der Befreiung von Steuern und Zöllen zu. Die Erzeugung von Kupfer und hochwertigem Eisen war die Grundlage für die gesteigerte Ausfuhr. Außer Wachs, ständig gefragt von den Kirchenverwaltungen des Kontinents, und Pelzwerk hatte Schweden kaum Güter anzubieten. Die weitblickenden, unternehmungslustigen Landeigner im Verbund mit den Großhändlern waren es, die die Einberufung Albrechts in die Wege geleitet hatten. Während der Zeit des Niedergangs, des Mangels an Arbeitskräften, hatten sie sich der Mehrheit am Besitz der Schächte versichert, die Fundstellen der Erze waren reichhaltig, ja unerschöpflich. Wer hier zur Dominanz kam, konnte sich nicht nur eine führende Stellung im Reich, sondern auch den Eintritt in den internationalen Kommerz versprechen. Der mächtigste Bodenherr, Jonsson Grip, der den Bauern einen Hof nach dem anderen abgenommen und die meisten Gruben der Dalarna erworben hatte, stand nun als einer der ersten im Hohen Rat, der sich zum Empfang des Herzogs rüstete. Sowohl bei der Ausstaffierung des königlichen Kinds als auch bei der Einweihung des mecklenburgischen Fürsten ging es darum, das Symbol einer Oberhoheit für die jeweilige Großmachtbestrebung aufzuzeigen. Die dahinterstehenden Kräfte würden sich miteinander zu messen haben, die unteren Schichten mit sich ziehend und zur allmählichen Auflehnung treibend. Die Institutionen waren die gleichen, hier wie dort von Konflikten durchsetzt, ihr Zerbrechen schon im Innern Zwiespalt enthaltend. Mit der wohlbestückten Flotte aus Warnemünde, den schwer bewaffneten Söldnern hinter sich, wandte sich der Abgesandte der hanseatischen Städte den schwedischen Edlen herablassend zu. Diese konnten weder schreiben noch lesen, noch sich in einer Weltsprache ausdrücken und fanden sich in den modernen Geschäftsregeln nicht zurecht. Obgleich sie über riesige Felder, Wälder und Bergwerke verfügten, waren sie in seinen Augen nichts als schmutzige Bauern, in stinkende Tücher und Felle gekleidet. Als Bittsteller traten sie vor ihn hin, angewiesen auf Dolmetscher, die ihm Gelegenheit gaben, jede seiner Aussagen im Zweideutigen zu belassen. Grip, nie zum Ritter geschlagen, weil er zu geizig war, sich mit Rüstung und Streitross auf der jährlichen Waffenschau zu zeigen und dem königlichen Heer zur Verfügung zu stellen, doch von höherem Adel, dem der Finanzen, trug den Titel des Truchsess. Im Wappen führte er den Greifenkopf mit einem Bluttropfen am Schnabel. Er, der bewandert war in allen Arten von Listen, glaubte sich dem Mecklenburger gewachsen und fähig, diesem alles, was er sich wünschte, abspielen zu können. Vor sich die Ämter, Gehöfte und Burgen sehend, die ihm zufallen würden, die Berge von Getreide, die Viehherden, die Eisenbarren, leitete er die Begrüßung des Ankommenden. Im heftigen Wechsel vom starr hierarchischen der Hochzeit mit der blanken metallenen Reihung, dem knisternden Karminrot und Violett der Kirchenväter, fuhren knirschende, kotbesudelte Karren voll Leichen auf, gefolgt von Totengräbern, jammernden Weibern und Mönchen. Am Fuß eines Balkenaufbaus drängten sich die Niedren und Verarmten, die Bettler, manche verkrüppelt kriechend, an Krücken humpelnd, eingeschlossen in den Block saßen kleine Sünder, Geächtete, andere Gefangene, den Strick um den Hals, wurden von Schergen mit Fußtritten und Lanzenschlägen vorbeigetrieben. Taschenspieler und Akrobaten sammelten Gruppen von Zuschauern um sich, ein anderer Haufe, in ländlicher Kleidung, ein Messer, eine Axt im Gurt, stand abwartend für sich. Wir erörterten, wie etwas vom Charakter des damaligen Stockholms, der Pfählestadt, vermittelt werden könnte. Dicke Stöcke, Pflöcke umringten den Holm, doppelte Reihen von Bohlen, durch grob behauene Stämme miteinander verbunden, waren vor der Stadtmauer ins Wasser gerammt, zum Schutz gegen Wellen und angreifende Seefahrer. Eindrücke aus der Betrachtung alter Bilder wurden zusammengefasst. Vor dem Entwerfen des dramatischen Hergangs bestimmte Brecht das Aussehen der Bühne. Erst wenn ein materieller Raum hergestellt war, konnten auch die Figuren in ihrer Anordnung und Verteilung, ihrem Verhältnis zueinander konkret werden. Das Unten und Oben gehörte zur Grundkonzeption. doch enthalten darin waren die inneren Gliederungen, die ständig aufkommenden Gegensätze. Die hölzerne Estrade war Bollwerk, Laufgang und Schlossboden zugleich. Sie vereinte außen und innen. Brecht erwog ein Mysterienspiel, das dort, zu Schalmeien, Pfeifen und Fiedeln, aufgeführt werden konnte, von Jokulatoren, die Sensen schwingend als Knochenmänner kostümiert, an das Unheil erinnerten, von dem vor allem die Ärmsten betroffen worden waren, während die Reichen sich nicht nur zu schonen vermochten, sondern umgeben von Schrecken und Verödung sich den Lebensfreuden hingaben. Die Erwähnung der Reimchronik, in der die Geschehnisse vom Ende des 14. Jahrhunderts bis über die Freiheitskämpfe hin liedhaft vorgebracht worden waren, weckte den Gedanken, das Stück, zumindest in eingesetzten Abschnitten, in diesen einfachen, holprigen Versen zu schreiben. Das Straßentheater konnte dazu den natürlichen Auftakt geben. Von den auftretenden Edelmännern wurden die Akteure zum Beweis, wer es war, der das Wort führte, hinuntergefegt. Unten ein Zappeln, sich balgen, ein Liegen im Dreck, oben ein breit gestaffelter, glanzvoller Aufzug, stufenweise emporwachsend. Vor die wimpelbehängten Maste der Koggen draußen im Hafen schoben sich Standarten, Federbüschel, Schirme. Unten erdiges Grau, Schwarz, Umbra, oben Rot, Weiß, Silber, Gold. Von den Seiten her trat beim Erschallen der Hörner und Trommeln die festlich gekleidete Bürgerschaft hervor, verdeckte teilweise mit ihren weiten Mänteln, breitrandigen Hüten die lehmigen Farbtöne. Als Albrecht sich mit seinem Gefolge inmitten der Gastgeber aufgebaut hatte, fiel unten alles in die Knie. Nur der Sprecher der bäuerlichen Schar erstieg eine Tonne, wandte das Gesicht empor und hob die Hand, als wollte er ansetzen zu einem flehenden Ruf. Über ihm aber stellten Soldaten in Kettenhemden ihre Spieße und Armbrüste krachend ab. Demütig wich der Landmann zurück. Albrecht trug einen ärmellosen, mit ungeschliffenen Rubinen und Smaragden übersäten Umhang, den einige schwedische Höflinge dermaßen bewunderten, dass sie ihn, nachdem er ihm von einem Pagen abgenommen worden war, ergriffen und betasteten. Auch das Parfümfläschchen, aus dem er sich bespritzen ließ, weckte solche Neugier, dass er es mit wegwerfender Handbewegung den Junkern vermachte, die sich nicht genug tun konnten, einander daraus zu beschütten und sodann zu beriechen. In kurzer, auf Taille geschneiderter, mit Pfauenfedern benähter Jacke und Beinlingen aus Seide saß er auf dem Thronsessel, hinter dem das mecklenburgische Wappen, der schwarze, silbergehörnte Stierkopf in goldenem Feld emporgehalten wurde. Oben die Konfrontation der freien Landherren, der kleinen Gruppe, die zum Nutznießer der Arbeit des Volks geworden war, die es sich aus uralter Überlieferung leisten konnte, ihre Untergebenen aufs Blut zu schinden, mit den Exponenten einer urbanen Kultur, in der bereits die Einsicht bestand, dass sich die Profitraten erhöhen ließen, wenn die Lebensbedingungen der Produzierenden gewisse Verbesserungen erfuhren. Oben Gleichrangige, ausgestattet mit uneingeschränkten Befugnissen, doch handelnd nach verschiedenen Prinzipien, da war das praktische, des Weltmarkts kundige Spekulieren, und da war barbarisches Raubrittertum. Da war kurzsichtiger Wucher und sparsames Planen. Da stieß primitive Naturalwirtschaft auf das Wissen um Manufakturen und groß angelegte Bauhütten. Oben die weltlichen und kirchlichen Herren, die ihr dünn besiedeltes, weit ausgedehntes Reich unterm Druck der Krise fremdem Zuwachs zu öffnen hatten, und die erfahrenen Reisenden kommend aus dicht bevölkerten, exploitierten Gegenden. Unten die aufwachsende Bürgerschaft, die Vertrauensleute der Gilden, die Magistratspersonen, die bald das Podium droben einnehmen würden. Auch auf dieser Ebene eine Zusammengehörigkeit und ein Gegeneinander. Gemeinsam die Ablehnung der Alleinherrschaft oben, im Widerstreit jedoch die Selbstsicherheit der Meister und der Hochmut der Patrizier, die sich aufgrund ihrer angesammelten Besitztümer besser dünkten als jene. Oben das Feilschen um Ränge und Titel, um Bodenrechte, Lehen und Pfründe, um Steuerbefreiungen und den Zugang zu Handelswegen, unten die Friktionen zwischen den Ständen, die schon entstehende Spaltung zu großen und kleinen Bürgern, die Vorbereitung tieferer Unruhen durch eine neue Teilung zwischen Handwerkern und vorproletarischen Massen. Der Reichsrat auf der Tribüne gab kund, dass die Ernennung Albrechts zum König verbunden sei mit dessen Gelöbnis, stets nach dem Willen der schwedischen Edlen zu regieren. Nur dem Namen nach sollte er der Erste sein. Die Staatsgeschäfte wollten sie selber leiten. Oben wurde aneinander vorbeigeredet, ein Scheingefecht entspann sich über vorher Übereingekommenes. Was Taschendiebe unten, während sie Possenrissen bewerkstelligten, wurde von den Verschwörern oben in größerem Maßstab mit feierlichen Floskeln durchgeführt. Dort übten sich künftige Hauptmänner, Statthalter, Vögte und Richter. Hier war ein abgeschnittener Beutel das Erreichbare. Zu hören war die Rede in mecklenburgischer Zunge. Albrecht gab die von ihm verlangte Versicherung ab, war voller Dank, dass er nun einziehen dürfe in das Land, in dem er und die Seinen sich ja seit langem schon beheimatet sahen. Er würde es verstehen, sagte er, mit einer Wendung nach unten, sich zum Besten aller einzurichten in dieser Stadt, deren Kastell, Gotteshaus, Kloster, Handelsstätten und Hafen erbaut worden waren von Deutschen und deren Bereich er auszudehnen gedenke auf die ringsum gelegenen Holme. Die Lobpreisung, die ihm von unten entgegenkam, das Schweigen oben, zeigte die Widersprüche an zwischen Stadt und Land. Mit dem angehobenen mecklenburgischen Emblem und dem doppelköpfigen Adler Lübecks, den farbprächtigen Zunftschildern deutschen Ursprungs, erklärten die Bürger und Handwerker, wo sie ihre Zugehörigkeit sahen. Die Ratsherren stimmten eine überraschende Kundgebung an, indem sie dem angesehensten Fürsten der hanseatischen Städte gehorsam schworen. Dass sie dies taten, ehe der ritterliche und kirchliche Rat noch die Krönung vollzogen hatte, war ein grober Verstoß gegen die Sitten. Es war, als wollten die Vertreter der bürgerlichen Stände das erste Wort haben gegenüber den Autokraten, die nach ihrer Meinung nicht fragten. Die Verwirrung benutzte der Bauer dazu, wieder die Tonne zu ersteigen. »Hochgeborene«, rief er, die Kappe mit den über die Ohren herabfallenden Zipfeln abnehmend, »untertänigst wollen wir euch bitten«, wurde aber schon von einem Kriegsknecht hinuntergestoßen. »Wir haben«, sagte Brecht, »das fortwährende Drängen gegeneinander zu veranschaulichen. Die Versuche der Aristokraten, den Herzog zu binden und sich zu unterstellen, stießen auf dessen geschliffene Ausweichmanöver. War zum Beispiel die Rede von der Notwendigkeit inländischer Dominanz über die Erzgruben, so ließ er von seinem Dolmetscher vermelden, dass er zur Leistungssteigerung eine Schiffslast erfahrener Bergleute aus den Zechen im Harz mitgebracht habe. Grip, witternd, dass er von dem Fremden zum Geprellten gemacht werden sollte, er legte diesem auf, das mitgebrachte Feldzeichen durch ein Wappen zu ersetzen, aus dem die schwedische Hoheit hervorging, und was immer ihr wollt, antwortete Albrecht, gebt mir ein Banner mit 3 Kronen, ich werde es euch voraustragen. Vielleicht, sagte Brecht, könnte die Veranstaltung abgeschlossen werden durch die Stimme der Kirche mit einer Strafpredigt, gehalten vom Bischof von Vadaterra, dem Abgesandten der Birgitta in Rom. Bisher hatten sich die weltlichen Kräfte dargeboten, Nun sollte die Macht zur Sprache kommen, deren Schwächung erklärt worden war und die sich doch noch auf Jahrhunderte hinaus geißelnd, umdunkelnd, Verwirrung und Kriege hervorrufend geltend machen würde. Selbst Reichtümer häufend predigte sie die Tugend der Armut. Revolten erstickend rief sie auf zur Geduld, lockte mit jenseitiger Belohnung für durchstandene Leiden auf Erden. Das Schachern um Ackergrund und Wald, um Gruben und Schmelzöfen, um Schlösser und Burgen, Steuern und Zölle, wurde beim Überbringen der Botschaft abgelöst von Gesten falscher Frömmigkeit und Zerknirschung. Der Vertraute der heiligen Frau in Soutane und Spitzenschurz malte den Versammelten Birgittas Vision vom Sterben Christi aus. »Wenn sie sich Christi Braut nennt«, sagte Brecht bei Ljungdahls Vortrag der Offenbarung, »so ist der Verlobte noch mehr zu beklagen. Welche Entladung von Hass auf den Mann, welche Wollust bei der Beschreibung seiner Erniedrigung und Folterung. Völlig nackt sah sie ihn vor sich, den Geliebten, dem die Peitsche das Fleisch zerschnitt, bis auf die Rippen. Brecht stellte sich Birgitta vor, bei der Abfassung der Revelationes. Wie sie auf steinernem Boden kniete, sich befingernd beim Anblick der blaubleichen Haut des Gekreuzigten, der ihr nichts anhaben konnte. Sein Gesicht, nass von Speichelfladen, seine Zunge, blutig im offenen Mund, sein Bauch platt ans Rückgrat gedrückt, weil alle Flüssigkeit aus den Eingeweiden gewichen, seine Hände und Füße von den Nägeln bis zum Zerreißen auseinandergezogen, die Löcher im Todesaugenblick noch durch die Körperschwere erweitert, die Schulterblätter im letzten Zucken hart an das Holz gepresst. Beim Eindringen der deutschen Truppen in Polen, bei ihrem rasend schnellen Vormarsch, dachten wir uns die grässliche und prophetische Ansprache, die von der Zerfetzung des Menschen handelte und von der Anteilnahme daran, ich selbst, so schrie uns die Besessene zu, schloss ihm mit meinen Fingern den Mund und schloss ihm die Augen, doch seine steif gewordenen Arme konnte ich, als er von den Balken genommen worden war, nicht beugen, und seine Knie ließen sich, wie ich auch drückte, nicht strecken. Nachdem nun die Ritterschaft und die Honoratioren der Stadt auf diese Weise ermahnt worden waren, in sich zu gehen und dessen zu gedenken, der für sie gelitten hatte, könnte, meinte Brecht, gleich die christliche Erziehung der jungen Margareta in einem Anknüpfen an die erste Szene zur Schau gestellt werden. Als 16-Jährige, im sackleinenen Gewand der Nonne, mit dickem Strick gegürtet, kahlgeschoren, blass, schmal, kniete sie betend vor ihrer Pflegemutter. Ehe sie zur Begattung ins Bett des Königs gelegt werden sollte, wurde ihr zur Einschärfung, dass sie ihrer künftigen Pflichten mit Strenge gegen sich selbst zu walten hatte, in geregeltem Zeremoniell eine Züchtigung mit der Rute zuteil, die sie, bäuchlings, auf hölzernem Bock liegend, den Mantel hochgeschlagen, die Hände in Andacht gefaltet, die Augen weit offen im reglosen Gesicht über sich ergehen ließ. Küssen der strafenden Hand. Wieder das Vortreten der Zofen. Abnahme des hanfnen Tuchs, Aufsetzen der Perücke, Anlegen des rund ausgeschnittenen, die Brust eng umschließenden, nach unten zu weit ausfallenden Brokatkleids mit dem goldgestickten Granatapfelmuster auf purpurfarbenem Grund. Die jähe Verwandlung der grauen Nonne zur triumphierenden Regentin müsse, sagte Brecht, als Eindruck auf der Netzhaut erhalten bleiben, so dass ihre Gestalt die folgenden Szenen gleichsam durchleuchte, bis sie wieder in Aktion trete. In Kalmar, zur Wiederherstellung der nordischen Selbstständigkeit, zur Union der drei Reiche. Während der Meldungen der deutschen Siege und des Eintritts Englands und Frankreichs in den Krieg vergegenwärtigten wir uns die Zeit, die Margaretas Erscheinung umschloss. Albrecht hatte gleich nach seinem Regierungsantritt, um die Rüstung zu sichern, den Ausbau der Gruben im Järnbererland, dem alten Eisenträgerland, einleiten lassen. Privilegienbriefe wurden ausgegeben an die Besitzer der Bergwerke und Hütten. Ihnen allen stand der Schatzmeister Jonsson Grip vor. Um die Produktion in den Betrieben, die mehr als 50 Zechen mit dazugehörigen Schmelzanlagen umfassten, anzutreiben, mussten zunächst Arbeitskräfte herbeigelockt und ihnen Vorteile versprochen werden. So zogen hungernde, herumtreibende Knechte und Mägde, entlassene Gefangene, Abenteurer, Landstreicher in die Gegend um Kopparberg und Norberg, und es wurden ihnen als Lohn nicht nur Zuteilungen von Getreide, Butter, Fleisch, Heringen und Salz versprochen, sondern auch Waren im Wert von 3 Mark, die sie sich einmal im Jahr beim Händler aussuchen durften. Vogelfreie erhielten Asylrecht, selbst wer für Diebstahl und Mord angeklagt war, konnte Anstellung finden. Die Werber nahmen es nicht so genau. Das ausgesetzte Kopfgeld war geringer als die Prämie, die sie für vollzählige Belegschaften erhielten. Die Anreize allein konnten jedoch eine Freiwilligkeit der Arbeit bald nicht mehr gewährleisten. Wo immer noch Handlanger fehlten, wurden auch Kleinbauern ausgehoben. Die Vögte entschieden über die Rentabilität eines Hofs, und gab er nicht genug her, so vertrieben sie Mann, Frau und Kinder von ihrem Boden und zwangen sie dazu, für ein halbes oder ganzes Jahr Quartier an einer Zeche zu nehmen. Als Stollenbauer und Hauer, als Sachkundige der Vermessung, Entwässerung und Bewetterung der Gruben, der Aufbereitung und Verhüttung des Erzes waren deutsche Bergleute tätig. Ihre Rationen waren doppelt so groß wie die der ungelernten Arbeiter und Zuträger, zudem erhielten sie Bargeld als Lohn. Deutsche Kaufleute auch waren mit ihrem Kapital an der Förderung beteiligt, die einheimischen Unternehmer führten die Aufsicht über die Kuxen, diejenigen, die selber Fachkenntnisse erworben hatten, konnten in harter Konkurrenz zwischen den Gruppen die Leistungsfähigkeit ihrer Gewerke steigern. Durch das Wetteifern zwischen diesen frühen Aktiengesellschaften bildeten sich Konzerne heran, eine neue Klassenschichtung machte sich geltend von Industriellen, Geldhändlern, Handwerkern und den eben erst aus der Versklavung befreiten Massen. Die großen Gewinnmöglichkeiten verlangten nach Verstärkungen der Wachmannschaften. Von Söldnern mussten die Lohnknechte niedergehalten, ständiger Bedrohung, abschreckender Bestrafung ausgesetzt werden. In den mittelalterlichen Gruben hatten Meister und Bergmänner in gegenseitigem Einvernehmen im Zusammenwirken innerhalb einer Kooperation gestanden. Die neue Arbeitsteilung rief heftige Gegensätze hervor zwischen den aus dem Großbauerntum kommenden ursprünglichen Bergherren und den eindringenden Aristokraten, den königlichen Kontrollbeamten und den Anteilsbesitzern, den Vorarbeitern und den Fuhrleuten, Lastträgern und Köhlern, und darunter gärte die Aufsässigkeit des losen Volks, das sich in elenden Hütten um die Schächte und Schmelzwerke lagerte. Waffen durften nur die Meister der Markscheidekunst besitzen. Einzig die Direktoren gingen in Rüstung und Helm, ausgepeitscht wurde, wer vom Gesinde beim Tragen eines Messers oder Dolchs ertappt wurde. Trotzdem blieben in den Dalarna gewisse Regeln der Bauerngesellschaft aufrechterhalten. Die Gemeinden hatten ihr eigenes Thingsgericht, der Waldbesitz war unangreifbar, die Landeigner bewahrten ihre Unabhängigkeit vom Hofstaat. Doch da Vorrechte stets nur die oberen Stände betrafen, wuchs der Unwille der Unterdrückten an, die einen Schritt über ihr altes viehisches Dasein hinausgelangt, sich dem Bewusstsein ihrer selbst näherten. Warum, fragten wir uns beim Anhören der Radionachrichten, war keine sowjetische Stellungnahme zum deutschen Einmarsch zu hören? Und warum unternahmen die Westmächte nichts zur Entlastung Polens. Die Sowjetunion mochte überrumpelt worden sein oder der deutschen Offensive zugestimmt haben. England und Frankreich wollten vielleicht nur den Anschein von Bereitschaft wecken, während sie auf den Zusammenstoß zwischen den deutschen Truppen und der Roten Armee warteten. Ebenso unwissend wie wir zeigte sich auch die Partei, die in ihrer Presse nichts anderes festzustellen vermochte als den imperialistischen Charakter des Kriegs, in dem es für Schweden vor allem darum gehen musste, die Neutralität, die nationale Freiheit beizubehalten. Albrecht hatte seine Flottengeschwader ausgesandt und die dänischen Küsten verwüstet. Mecklenburgische und schwedische Truppen waren in Norwegen eingedrungen. Håkon konnte sich zu einer Gegenwehr nicht aufraffen. Atterdag musste die Waffen strecken. 1370 wurde zu Stralsund der Friede geschlossen, der die beiden besiegten Länder zur Abtretung wichtiger Häfen und Burgen und zur Anerkennung hanseatischer Kontrolle über die Seewege nötigte. So wie sich das Deutschland unserer Tage als unüberwindlich darstellte, so zeigte sich der Hanseverbund, 77 Städte umfassend, auf der Höhe seiner Macht. Visby auf Gotland und viele Handelsstädten im südlichen Schweden, vormals von den Dänen beherrscht, waren nun in dessen Besitz. Auch Stockholm war zu einer Stadt der Hanse geworden. Bei der Behandlung der Vorkommnisse während der Jahre, ehe Margareta ihre Rolle zur Entfaltung brachte, setzte Brecht Suchen ein nach einer Form, die der Reimchronik entsprach, in der drastisch, verwegen, von Zeile zu Zeile ein neues Ereignis beschrieben wurde. An eine Prozession dachte er, die schnell ihre Stationen durchlief, an Bänkelsänger, Chöre, Pantomimen und Tänze zur Musik von Drehleiern und Dudelsäcken. Einzelheiten aus der historischen Fülle wurden aufgegriffen und skizziert, die Kämpfe Albrechts und der schwedischen Ritter gegen den dänischen Monarchen, die dänischen Vorbereitungen zur Wiedereroberung des verlorenen Besitzes, die beginnende Auflehnung in schwedischen Adelskreisen gegen die hanseatische Hegemonie und die Selbstherrlichkeit des Königs, die fehlgeschlagenen Erwartungen im Land statt einer Stabilisierung des Handels nach anfänglichem Kriegsglück, fortgesetzte Beunruhigung durch erweiterte Rüstung und neue Feldzüge, statt Sicherung der Kapitalanlagen Steuererlasse, die auch die Großkaufleute nicht verschonten, statt Linderung der Not wieder Hungerkuren fürs Volk, statt Wiederherstellung der Agrarwirtschaft Plünderungen und Brandschatzungen durch umherstreunende Soldatenhaufen, statt verstärkter nationaler Einheit Verschärfung der Zwiste quer durch alle Stände. Begleitet von den Bildern der verheerten Felder und zertrümmerten Städte in Polen, der eingebrachten Gefangenenmassen, der verstümmelten Leichen, der immerwährenden Totenklage, dem erschreckenden Gedanken ausgesetzt, was geschehen würde, wenn die deutschen Truppen die sowjetischen Interessengebiete erreichten, befassten wir uns mit dem Schweden, das zur mecklenburgischen Kolonie geworden war, und in dem ausländische Lehnsherren und Vögte die eingesessenen Landeigner schröpften, soweit diese nicht zu den wenigen Bevorzugten gehörten, die sich selber bereichern durften, wie Grip, der jetzt 2000 Höfe unter sich gebracht hatte. Brecht war fasziniert von dem räuberischen, von Rachitis verunstalteten Truchseß und obersten Richter, der ungestraft auch vorm Altar der Klosterkirche zu Stockholm Rivalen niederstechen konnte, der das Monopol besaß für den Handel mit Getreide und Schönwerk und für die Kerzenmanufaktur, dem das Münzwesen unterstand und der schließlich zu stark geworden bei seinem königlichen Herrn in Ungnade fiel. Jetzt, als Albrecht, den er zum Krieg getrieben und als Beschützer für seine eigenen Überfälle ausgenutzt hatte, ihm einen Teil der errafften Güter wegnehmen wollte, als ihn die Furcht verfolgte, vom Regenten, der ihm durch Anleihen tief verschuldet war, umgebracht zu werden, sammelte er wieder Verschwörer im Reichsrat, diesmal, um sich von dem Fremden zu befreien. Er starb jedoch an seiner Unersättlichkeit, ehe die Zeit zur Erhebung gegen den Mecklenburger reif war. Nach Grips Tod riss Albrecht dessen Landsitze und Erzgruben an sich, was nun, da der Krösus nicht mehr beneidet zu werden brauchte, zum Aufruhr der schwedischen Edlen führte. Brecht setzte mehrmals an zur Schilderung dieser Phase, die sich über zwei Jahrzehnte erstreckte und eine konzentrierte, die Kräfteverhältnisse doch durchsichtig machende Spielweise erforderte. Doch konnten keine Vereinfachungen über die Vielfalt gelegt werden. Immer wieder zeitigte das Entstehende neue Gründe, wies neue Linien der Weiterentwicklung auf. Die norddeutsche Expansion, die Gespaltenheit des schwedischen Adels und Großhändlertums, einerseits verflochten mit der hanseatischen Hochfinanz, andererseits beseelt vom Wunsch, eigene skandinavische Kartelle zu gründen, die Kämpfe der Ritterfamilien um den Vorrang beim Erstellen eines Thronprätendenten, der wachsende Einfluss der Patrizier auf die Regierungsgeschäfte, das Vorwärtsdrängen der Bürger und Handwerker, die Ungeduld der städtischen und ländlichen Arbeiterschaft, dies alles waren Anzeichen einer Untergrabung der alten Staatsform, des Aufkommens einer revolutionären Bewegung. Grip hatte das traditionelle patriarchalische Herrschen mit dem Herrschen durch die Übermacht des Gelds ersetzt. Er hatte sich aller ökonomischen Gewaltmittel bedient, um die Vorrechte seiner Klasse beizubehalten, hatte das Obrigkeitswesen militarisiert, dann, nachdem der von ihm eingesetzte Schirmherr der Reichen ihm über den Kopf gewachsen war, die von ihm sonst verunglimpften Oligarchien zusammengerufen und sich an das eben noch befehdete Dänemark gewandt, um dieses für ein Bündnis gegen den diktatorischen König zu gewinnen. Nach diesem flimmernden, hektischen, noch fragmentarischen Abschnitt, in dem Schieber und Meuchelmörder einander umschlichen, trafen 1386 am 13. Juli Margareta, die seit Håkons Tod Dänemarks und Norwegens Regentin war, und König Albrecht in Lübeck zum Hansetag zusammen. Mit sich brachte Margareta ihren 16-jährigen Sohn und Kronerben Olav. Zu erwägen waren alle Motive des Treffens. Albrecht, geschwächt durch die Opposition im Land, die deutschen Fürsten angehend um die Füllung seiner Kasse, um Verstärkung seines Heers, seiner Flotte. Margareta, bedacht auf das Anknüpfen von Geschäftsbeziehungen, auf Befriedung der Meere, Garantien für die rückerworbenen, ehemals der Hanse verpfändeten Besitztümer. Albrecht, in Kenntnis der schwedischen Umsturzpläne, versuchte die Frau, die die Versammlung der Senatoren überstrahlte, für sich zu gewinnen, unsicher die Aussagen, dass er um ihre Hand anhielt. Von theatralischer Möglichkeit jedoch sein Werben um sie, seine Bemühungen, die schwedischen Edlen zu überbieten und Margareta vom Nutzen einer mecklenburgisch-dänischen Vereinigung zu überzeugen. Margareta kalt, abweisend. Ein Antagonismus, in dem nicht nur finanzielles Ringen zum Ausdruck kam, sondern auch Kampf zwischen den Geschlechtern. Ein Königsdrama im Shakespeare'schen Sinn. Während Albrecht leidenschaftlich die Vorteile einer Verbindung aufzählte, berechnete Margareta, was sich aus dem Bund mit dem schwedischen Adel herausschlagen ließe. Die Kosten für den Kriegszug mussten aufgebracht werden. Doch Dänemark war immer noch das an Bevölkerung und Agrarproduktion reichste Land des Nordens. Verdoppelte Steuern während eines Jahres würden die militärische Rüstung tragen. Die schwedischen Emissäre hatten ihr für die Waffenhilfe nicht nur den Thron, sondern auch eine große Anzahl von Ländereien, Schlössern und Burgen versprochen. Insgeheim verhandelte sie um die Überschreibung der Bergwerke in den Dalarna an sie. Die schwedischen Unternehmer hatten abzuwägen zwischen Margaretas Bedingungen und den Restaurationsbestrebungen Albrechts. In beiden Fällen würde der Hauptanteil des Industriekapitals in den Händen der hanseatischen Bankiers bleiben. Sie zogen Margaretas Herrschaft vor, da sie, in Dänemark regierend, weiter entfernt von ihnen wäre und sie folglich ihre Geschäfte weniger einsehbar betreiben konnten als unter dem in Stockholm ansässigen König. Um die Sicherstellung der Partnerschaft in den Grubenbetrieben ging es auch bei Margaretas Gesprächen mit den norddeutschen Ratsherren. Wenn sie sich deren Gunst erkaufte, so war es auch ihnen an einer Blockbildung mit Dänemark gelegen, zu einer Zeit, da sich im Westen die Konkurrenz von Burgund, im Osten die polnisch-litauische Union erhob und sowohl Russland als auch England auf eine Erweiterung ihrer eigenen Handelsrechte drängten. So kamen die Geldhändler Margareta entgegen, wollten aber auch an Albrecht noch, so lange wie möglich, verdienen. Ehe entschieden war, wer der Sieger in Schweden sein würde, unterstützten sie beide. Margareta begab sich im Bewusstsein, hanseatische Rückendeckung erhalten zu haben, wieder nach Dänemark, und Albrecht fuhr mit einer Flotte voll Kriegsvolk, das ihm der Markgraf von Brandenburg zur Verfügung gestellt hatte, nach Stockholm zurück. Die Stadt, verhieß er, sollte zu einer uneinnehmbaren Festung werden. Nachdem sein Kreditor verreckt war und er alle Schuldbriefe zerreißen konnte, trieb er seine Schergen zur rücksichtslosen Ausplünderung des Landes an, um vor der erwarteten dänischen Invasion ein Chaos zu schaffen, das geregelte einheimische Angriffe gegen ihn unmöglich machen sollte. Ehe Margareta ihren Truppen den Marschbefehl gab, entstand noch einmal in klassischer Verdichtung die Vision der royalistischen Macht, durchsetzt vom Starrsinn gegenüber den Mitgliedern des eigenen Clans, von der Entschlossenheit, über Leichen zu gehen. Mit der Rute erzogen, sich selbst kasteiend, zugleich erfüllt vom Ehrgeiz, ihren verstorbenen Vater zu übertrumpfen und all das zu erreichen, was ihr kränklicher Gatte unerfüllt gelassen hatte, brachte sie ihrem Sohn, dem jungen Thronanwärter, eine Strenge entgegen, an der er zerbrechen musste. Olaf starb, 17 Jahre alt. Der Stoff, der in dieser Begebenheit lag, ließ Brecht eine Szene entwerfen, aus der die Pervertierung der Alleinherrschenden hervorging. Ein Prinzip verkörpernd, in dem die weltlichen und geistlichen Mächte einander durchdrangen, gab sie ihrer Macht abwechselnd den Schein religiöser Inbrunst und nationaler Zweckmäßigkeit. So stellte sie sich jetzt dar, in heraldischer Trauer, kreidebleich geschminkt, ohne Augenbrauen, der Mund ein schwarzer Strich. Aufgewachsen im Kult um Birgitta, konnte sie es der Heiligen gleichtun. Gespenstisch stand sie da, in ihren Armen den rücklings ausgestreckten Toten haltend. Und kaum hatte sie ihn den Priestern zur Aufbahrung übergeben, winkte sie ihre Kommandeure herbei, ließ die Feldkarten vor sich ausbreiten, bestimmte die Richtungen der Angriffsstöße. Eine Schlacht auf der Bühne, derartiges, ließ sich mit Gebrüll, Säbelhieben und sterbend Niedersinkenden nicht mehr darstellen. Auch Abstrahierungen in Form von Tafeln, auf denen Zugehörigkeit, Art und Anzahl der Truppenkörper angegeben waren und die auf der Bühne verschoben wurden, hätten sich als allzu spielerisch erweisen müssen in Anbetracht der Kriegshandlungen, wie die Filme der Wochenschau sie jetzt zeigten. Jede Vorspiegelung eines Gemetzels wäre eine Vermessenheit gewesen, und gänzlich abzuweisen war die Hineinziehung des Publikums in ein übermächtiges Geschehen. Während des Kriegs kann über den Krieg nur gesprochen werden, sagte Brecht, wenn es darum geht, dessen Ursachen zu ergründen. Immer waren die Kriege, wie es hieß, hergefallen über die Völker. Auch heute hatten sich die Menschen blind von höheren Mächten ins Unheil treiben lassen, bis zur letzten Minute hoffend auf mystische Rettung. Selbst die Partei hatte noch am Vorabend des Kriegs dessen Ausbruch für unmöglich gehalten. In Ermangelung sowjetischer Verlautbarungen erging sich ihre Presse in Spekulationen über die Aggressivität der Westmächte, die Deutschland den Kampf angesagt hatten, und die Friedensbereitschaft der deutschen Armeen, die am 3. September an der Vistula, am 9. vor Warschau standen und am 11. über den San setzten und der Sujon-Linie entgegenzogen. Dann klangen erste Andeutungen in den Kommentaren auf, dass Polens Daseinsberechtigung fragwürdig sei. Habe es doch seinen Westen vom Deutschen Reich und seinen Osten von Russland geraubt. Wir sollen, sagte Brecht, vorbereitet werden auf die beschlossene Zerteilung des Landes.